mit Schlagzeug und Bass. Macht das Musikhören Spaß. Die Gitarre spielt es alles zu spät. Weil man dann den Text nicht mehr versteht. Ja. Nimm's schon auf. Solang der Bauch in die Weste passt, wird keine Arbeit angefasst. Meine Herren, die Arbeit ist kein Frosch. Sie hüpft uns nicht davon. Solange der Bauch in die Weste passt, wird keine Arbeit angefasst, meine Herren, die Arbeit ist kein Frosch. Sie hüpft uns nicht davon. Blasen, saufen, rascheln. Saufen, zum Grund schuldig bin ich nicht.